16. Als die Magdalenenflut das Dorf wegschwemmte. Die Wüstung Winnefeld. Verschwunden 1342. Am 19. Juli 1342 begann es in Deutschland zu regnen. Über Franken und Thüringen trafen feuchte, warme Luftmassen aus dem östlichen Mittelmeerraum auf kühlere, die sich über Mitteleuropa hielten. Es regnete und regnete. Das Wasser stürzte nur so vom Himmel. Langsam bewegte sich die Regenfront dabei in Richtung Norden. Sie setzte ganze Landstriche unter Wasser. Wenn das Wasser abfloss, entwickelte es eine solche Wucht, dass es Teile des Bodens mit sich riss. Zwischen Nordsee und Alpen richteten die Niederschläge gewaltige Schäden an. Der Pegel der Weser in Hannover-Schmünden stieg auf 7,80 Meter über dem Mittelwert. An der St. Blasius-Kirche kann man Spuren des Hochwassers bis 1,90 Meter über dem heutigen Straßenniveau nachweisen. Der Main in Frankfurt erreichte bei 7,85 Meter über Normal seine absolute Rekordhöhe. Die Mainbrücken in Frankfurt, Würzburg und Bamberg wurden stark beschädigt oder sogar zerstört. Die Brücke über die Donau in Regensburg ebenso. In Würzburg überspülte das Flusswasser die Stufen des Domportals. Auch die Elbe verwandelte sich in einen reißenden Strom. Ihre Brücken in Dresden und Meißen wurden von den Wassermassen demoliert. Sogar kleine Bäche entwickelten eine solche Kraft, dass sie Dörfer unbewohnbar machten. So wie der Reiherbach im Solling, einer waldigen, hügeligen Landschaft zwischen Kassel und Hannover. An seinem Oberlauf standen bereits im 9. Jahrhundert einige Höfe. Zwischen 1150 und 1250 wurde der Weiler namens Winnefeld, wahrscheinlich auf Geheiß des Grafen Ludolf von Dassel und Ninofer, planmäßig um Weide- und Ackerland erweitert. Es war eine Zeit starken Bevölkerungswachstums, in der Menschen auch in eher ungünstigen Gebieten angesiedelt wurden, dort, wo der Boden zu feucht war oder Waldflächen gerodet werden mussten. In dieser Zeit lag die durchschnittliche Temperatur um 1 Grad höher als heute. Nachtfröste während der Vegetationsperiode waren selten, sodass Landwirtschaft langsam in höheren Lagen vordrang. Weil viele Sommer im 13. Jahrhundert sehr trocken waren, fiel Roden von Wald leicht. Auch für die Erweiterung der Siedlung im Solling musste er wohl weichen. Sie wurde neu strukturiert. Es standen um 1250 nun bis zu 40 Höfe auf einer Strecke von 1700 Metern, entlang beider Seiten des Reiherbachs, sowohl am steilen Nordhang des Kirchberges als auch auf dem flacheren Südhang. Mit Weiden und Ackerflächen erstreckte sich das Dorf über 15 bis 30 Hektar Fläche, was ungefähr einem bis zwei Drittel des heutigen Oktoberfestgeländes entspricht. Allerdings war dies die reine Dorffläche. Mit allen zugehörigen Ländereien maß Winnefeld 500 bis 800 Hektar. Am Rande des Dorfes stand die Kirche. Ihre Überreste stehen noch heute. Winnefeld gibt es nicht mehr. Die Ruine liegt an der B241 zwischen Lauenförde, Uslar und Holzminden. Die Kirche war für damalige Verhältnisse recht groß. 8,75 Meter breit und knapp 30 Meter lang. Auf der östlichen Seite hatten sie einen rechteckigen Chorraum. Auf der gegenüberliegenden Seite befand sich der Kirchturm, der, so schätzt man, 15 bis 20 Meter hoch war. Die Mauern, die dem Kirchengrundriss folgen, sind hüfthoch restauriert worden. Es ist still hier. Nur der Wind rauscht in den Bäumen ringsum. Die Gegend ist verlassen. Hinter der Kirche fließt ein Bächlein, so schmal man kann drüber springen. Schwer vorzustellen, dass es über seine Ufer getreten ist und die Kirche und alles andere hier mit sich gerissen hat. Im späten Mittelalter lebten die Menschen in Winnefeld von der Landwirtschaft. In den sumpfigen Flächen entlang des Bachs bauten sie Reet an, um damit Dächer zu decken. Das Leben hier muss man sich karg vorstellen. Auf dem alten, verlassenen Friedhof hat man 85 Gräber erforscht, in denen zwischen 110 und 170 Menschen lagen, über die Hälfte davon Kinder. Was aber vor allem daran liegt, dass man Kinder nahe dem heiligen Ort begraben hat, und je weiter man sich von den Kirchenmauern wegbewegt, desto schlechter sind die Skelette erhalten. Alle wurden ohne Särge begraben. Man hat weder Holzreste noch Nägel gefunden. Beides konnten sich die Menschen wohl nicht leisten. Viele der Kinder sind im Alter von 5 Jahren gestorben. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen lag bei 38,7 Jahren. Die Skelette der Männer zeugen von schwerer körperlicher Arbeit, die der Kinder von Mangelernährung und chronischen Atemwegserkrankungen. Die nächstgelegene Stadt für das mittelalterliche Winnefeld war Ninover. Auch sie gibt es nicht mehr. Sie wurde spätestens 1270 aufgegeben. Heute kann man bis zu einem dort rekonstruierten Fachwerkhaus laufen, durch eine grüne, sacht gewellte Landschaft, auf der hier und da Schafe grasen. Im Solling wurden 70% der im späten Mittelalter gegründeten Siedlungen wieder verlassen. Ähnlich hoch war auch der Anteil in der Hohen Rhön oder im hessischen Bergland. Es gibt viele Gründe, warum das damals geschah. Es war nicht nur die Pest, die 1347 bis 1350 grassierte und ganze Dorfgemeinschaften dahinraffte. Oft wurden Dörfer in klimatischen Randlagen gegründet, wo sich nach Jahren des Bodenbearbeitens herausstellte, dass der Boden zu feucht, die Winter zu lang, die Hanglagen zu steil und die Ernten deshalb zu gering waren. Dazu kam 1338 in Süddeutschland eine Heuschreckenplage. Einige Missernten waren auch durch einen Klimawandel verursacht. Nach einer Warmphase zwischen 950 und 1250 kühlte sich das Klima in Mitteleuropa wieder ab. Die Folgen des Klimawandels waren, wie heute auch, dass extreme Wetterlagen mit Starkregen zunahmen. Die starken Niederschläge, die im Juli 1342 große Teile Deutschlands heimsuchten, erodierten auch die Hänge in Winnefeld. Sie rissen den Menschen den Boden unter den Füßen weg, zerstörten die Häuser, nahmen die Keramik, das Werkzeug, die Ziegel mit. Forschende haben in einer Bodenschicht Fragmente davon gefunden, die während eines starken Niederschlags, datierbar zwischen 1320 und 1400, abgelagert wurden. Das Hochwasser zerstörte die Ernten, das Vieh ertrank darin. Östlich der heutigen Kirche lag im Mittelalter eine Straße, die auf der gesamten Länge verwüstet wurde. Das abfließende Wasser verbreiterte sie auf 15 Meter und legte sie rund 2,5 Meter tiefer. Wie viele Menschen in Winnefeld selbst in den Fluten umkamen, weiß man nicht. Aber diejenigen, die überlebten, hatten keine Lebensgrundlage mehr. Zerstörte Häuser, zerstörte Felder. Man geht davon aus, dass Winnefeld nach der Magdalenenflut, wie man das Hochwasser nennt, weil der Höhepunkt auf den Namenstag der Magdalena am 22. Juli fiel, aufgegeben wurde. Nur die massive Kirche blieb bestehen. Vielleicht wurde sie noch eine Zeit lang von mehreren Höfen im Umfeld zum Gottesdienst aufgesucht, bis sie 1447 von böhmischen Truppen zerstört wurde. Diese hatten für den Erzbischof von Köln gekämpft und zogen auf dem Rückzug marodierend durch den Solling.